Bayern 2, Zündfunk Generator. Sowas kommt dabei heraus, wenn die Eltern keine gute Nachtgeschichte vorlesen, sondern reden von Claudia Roth, Göring Eckardt und dem mobbligen Hofreiter und dazu noch deren Fotos zeigen. Das Thema Hass im Netz ist eigentlich immens breit. Und diese Verleumdung ist ein sehr interessanter Aspekt davon, weil Verleumdung eben auch ein politisches Kampfinstrument ist. Antifa beim GEZ-Fernsehen. ARD beschäftigte Linksextremen als AfD-Experten. Ich wusste dann auch nicht, wie viele Artikel da jetzt noch folgen und was das für Konsequenzen vielleicht haben kann. Und dann kam jede halbe Stunde gefühlt ein neuer Beitrag. Parallel hat sich auf Twitter ein Shitstorm entwickelt. Ja, das hat mich natürlich zunächst schon erstmal beunruhigt, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen geht es natürlich darum, hat das berufliche Konsequenzen vielleicht für mich? Und zum anderen gibt es auch eine konkrete Gefährdungslage, wenn auf Facebook und auf irgendwelchen Homepages sich Leute darüber austauschen, ob ich denn jetzt auf dem elektrischen Stuhl lieber sitzen sollte oder ob ich gehängt werden sollte oder ob man die eingerostet Gleise vielleicht mal wieder verwenden könnte. Solche Mädels braucht kein Mensch. Sich über jede Kleinigkeit aufregen. Ab in die Küche mit ihr. Ich merke das immer wieder so bei Veranstaltungen zum Beispiel, wenn dann Leute oder auch gerade die Veranstalterinnen selber auch sagen so, ja, dann habe ich sie nochmal gegoogelt und oh, da kamen ja ganz krasse Sachen irgendwie plötzlich auf, so, wo ich so denke, ja, das mache ich halt schon mittlerweile gar nicht mehr, weil ja, dann könnte ich einfach auch meinen Job nicht mehr machen. Ein 16-jähriges Mädchen. Alt, klug und verhaltensgestört. Von Untergangsfantasien verfolgt und von der Idee besessen, die Welt retten zu müssen, wird innerhalb weniger Wochen zur Ikone einer neuen Jugendbewegung. Das zeigt sich eben aus der erhofften Demokratisierung des Diskurses durch den Zugang aller zur Sendefähigkeit durch Social Media ist in Wahrheit nicht der demokratische Diskurs geworden, sondern die Pöbelherrschaft oder der Pöbeldiskurs. Können wir noch miteinander reden? Wie Diffamierungen und Verleumdungen im Netz funktionieren. Sendung von Caroline von Lozo. Ist es wirklich so schlimm? Erleben wir statt der Demokratisierung der öffentlichen Debatte den Pöbeldiskurs? Und sind an all dem die digitalen und sozialen Medien schuld? Mittlerweile wissen wahrscheinlich die meisten von uns, dass das Internet nicht die erhoffte Utopieschleuder geworden ist, die das demokratische Gespräch aller mit allen ermöglicht. Das ist es zwar manchmal noch, aber es ist auch ein Ort voller Hass und voll kruder Theorien. Und vor allem ist es ein Ort, in dem um Deutungshoheit gekämpft wird, um Meinungsmacht. Die Meinungsbildung, die hat sich komplett gedreht. Ihr habt das eingangs schon erwähnt, ne? Plötzlich ist der Traum wahr geworden, dass es einen Rückkanal gibt, im besten Brechtschen Sinne. Ne? Jeder Mensch oder Empfänger wird auch zum Sender. Nur, das ist der Irrtum, dem viele auferlegen, dass es sich um so ein Konstrukt handelt, dass die Leute jetzt eben auch zurückspielen können. Nur da hören die meisten Leute auf zu denken, denn dieses Bild stimmt nicht. Wenn ihr meint, das ist das Internet, dann ist das eben genau der größte Fehler, den ihr macht. Denn das wirkliche Internet, das ist verdammt komplex geworden. Wir haben es mit einem Kulturkampf zu tun, der gerade ausgefochten wird, während wir hier sitzen. Ein Kulturkampf oder ein Informationskrieg, den wir gerade erleben. Erzählt Richard Gutjahr, BR-Kollege und Rundschau-Moderator, in einem Vortrag auf dem Zündfunk-Netzkongress im November 2018. Seit mittlerweile fast 3 Jahren werden er und seine Familie im Netz mit Hass und Verleumdungen überschüttet, weil Gutjahr im Sommer 2016 zufällig sowohl beim Anschlag in Nizza als auch bei der Schießerei am Olympia-Einkaufszentrum in München vor Ort war und spontan gefilmt und berichtet hat. So viel Zufall, das ist für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. Seitdem muss Richard Gutjahr täglich solche Dinge lesen, hören und sehen, wenn er seinen Computer öffnet. Richard Guitar is a fan. Richard Guitar is a fan. Richard Guitar is a fan. Richard Guitar. He is actually a German journalist, TV reporter, journalist, personality, you name it. CNN trained in Washington. His wife, is a current Israeli politician. And it gets even juicier. She's an ex-Mossad agent. That's Israeli intelligence, people. Hetzjagden haben wir alle rauf und runter diskutiert, aber nehmen wir uns doch noch mal die Zeit zu resümieren, was ist da eigentlich geschehen nach Chemnitz? Da gab es also tatsächlich eine Pressekonferenz mit dem Merkel-Sprecher. Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin, das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Hetzjagden, da war dieser Begriff zum ersten Mal jetzt auch offiziell. Früher wäre nach so einer Pressekonferenz ein schöner 1,30er für die Tagesschau gestrickt worden und danach wäre der Wetterbericht gekommen und die Geschichte wäre gegessen gewesen. In der heutigen Welt beginnt die Diskussion jetzt erst. Hetzjagd kriegt den Hashtag verpasst und binnen weniger Stunden gibt es ein Füllhorn an Interpretationen und Umdichtungen, was dieser Begriff bedeutet, wie er instrumentalisiert wird von allen möglichen Richtungen, vor allem aus einer. Und jetzt könnte man natürlich sagen, klar, wenn eine Bundestagsabgeordnete der AfD da ihren YouTube-Kanal betreibt, was soll das die Tagesschau oder überhaupt unsere Gesellschaft kratzen? Nun gut, sie hat ein paar Follower, 10.000 Abonnenten und die gucken das und die kommentieren und sie kommentieren immer mehr. Und da ist es noch nicht zu Ende. Jetzt hat das mittlerweile 200.000 Views im Original. Nur jetzt wird dieses Video natürlich runtergezogen, wie in meinem Fall und meiner Familie, kopiert und wieder kopiert und wieder kopiert. Und auf einmal werden aus 200.000 Views 2 Millionen. Ich habe diese etwas längere Erklärung von Richard Gutjahr an den Anfang dieser Sendung gestellt. Denn das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen, wenn wir von Diffamierung und Verleumdung im Netz sprechen. Es geht eben nicht nur um ein paar Gerüchte, die ein paar wirre Menschen über andere posten und die ein paar Mal geliked oder geteilt werden. Artist of the realm, founder infusionary. Foot map linguistic scanter. Helpless in the entity. See the cage bird at the bosom of the angry shortfall. One finds a fistful. All engaging. All engaging. Perfection's in that non-perfection and. I see queen, I see king, I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide from yourself? Ganz offensichtlich geht es bei vielen dieser Gerüchte oder dieser Behauptungen, die auch ins Netz gestellt werden, darum, jemanden fertig zu machen. Und häufig ist es auf einer politischen Ebene angelegt. Das sagt die österreichische Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Hass im Internet und hat 2 Bücher darüber geschrieben. Lügen im Netz und Hass im Netz heißen sie. Also da wird jemandem unterstellt, dass sie eine Islamistin sei, dass man Kontakte zu terroristischem Milieu hätte oder dass man andere ekelhafte politische Ideen mit sich trage. Und da ist wirklich auffällig, viele dieser argen Diffamierungen, die sind politisch. Also Verleumdung ist ein politisches Kampfinstrument geworden. Und ich glaube, das war schon immer so, dass zum Beispiel Parteien auch Gerüchte gestreut haben. Nur was wir eben sehen können, ist, dass sich das im Netz umso besser verbreitet, weil zum Beispiel Parteien Communities haben, also Wähler, die total aufgebracht, engagiert, aber auch vielleicht überhitzt sind. Und die tragen das dann sofort weiter. Also die große Problematik ist, dass einzelne Betroffene, über die etwas Falsches behauptet wird, dass die immer und immer wieder zum Beispiel von Usern damit konfrontiert werden, dass die nicht ihre Ruhe haben. Und gleichzeitig ist die Gefahr, wenn dann zum Beispiel diese User das immer wieder behaupten und auf Twitter beispielsweise posten oder wenn auch einschlägige Blogs das dann immer und immer wieder aufgreifen. Die Gefahr ist auch zum Beispiel in der Google-Suche. Immer wenn man jemanden googelt, dass dieser Vorwurf auch gleich aufscheint. Und da ist das Unbehagliche, dass man beobachten kann, dass versucht wird, einzelne Personen aus dem Diskurs wegzudrängen, beziehungsweise einfach so verächtlich zu machen, dass ein Teil der Bürger sagt, na, denen glaube ich nichts, weil die sind ja XYZ, jeweils was dann der Vorwurf ist. Also das ist eine besonders fiese Methode, jemanden im öffentlichen Diskurs einfach zu schaden. Im vergangenen Jahr bekam ich eine Einladung zu einer Veranstaltung in einem renommierten Theater. Ich sollte dort mit einer Expertin für islamische Religionspädagogik diskutieren. Plakate und Flyer waren fertig, die Einladungen verschickt, auch auf Twitter und Facebook wurde die Veranstaltung beworben. Als der Termin näher rückte, ohne dass die Anreisedetails geklärt worden wären, schrieb ich eine E-Mail und schaute bei der Gelegenheit noch einmal auf die Internetseite des Theaters. Mit Verwunderung stellte ich fest, dass mein Name verschwunden war. So beginnt der Artikel »Redet nicht mit dem« von Eren Güvercin, erschienen im Juli 2018 in der Wochenzeitung Die Zeit. Güvercin ist freier Journalist, Mitglied der 4. Deutschen Islamkonferenz und Mitgründer der Alhambra-Gesellschaft, einem, Zitat, Zusammenschluss von Musliminnen und Muslimen, die sich als originärer Teil der europäischen Geschichte und ihrer jeweiligen europäischen Heimatgesellschaft verstehen. Zitat Ende. Ich hatte immer mal wieder so ähnliche Erfahrungen gemacht, aber in diesem Fall war das besonders massiv so, dass ich die Absicht dann gefasst habe, das in einem Artikel zu thematisieren, weil ich auch von vielen anderen Kollegen erfahren habe, dass sie ähnliche Erlebnisse gehabt haben. Und zwar war es in diesem konkreten Fall so, dass als bekannt wurde, dass diese Veranstaltung stattfindet, dass gewisse Personen das Theater, also den Veranstalter, kontaktiert haben mit einer Art, ja, Akte über mich, in dem massiv versucht wurde, den Veranstalter zu verunsichern, so dass sie mich am besten ausladen. Das Theater am Neumarkt in Zürich ist genau jenes renommierte Theater, von dem Eren Güvercin in seinem Artikel schreibt. Der Journalist und Verleger Jakob Augstein hat dort eine regelmäßige Gesprächsreihe, in der es um aktuelle politische Themen in unterschiedlichen Ländern geht. In diesem Fall sollte es um die Türkei gehen. Der Putsch gegen den Präsidenten Erdogan war noch nicht lange her. Und um Muslime in Europa, um Herausforderungen und Radikalisierungsphänomene. Und dann gab es eine Komplikation, weil unser erster Gast mit Eren Güvercin nicht aufs Podium wollte und hat dann die Veranstaltung abgesagt. Das war für uns sehr überraschend. Wir haben dann erstmal versucht zu eruieren, warum und um was es geht. Das war dann auch ein bisschen hektisch bei uns am Theater. Ja, und dann hatten wir eben, um einen gewissen Stand zu kriegen oder erstmal rauszufinden, haben wir dann unglücklicherweise Herrn Güvercin erstmal, weil er als Dritter eingeladen war, ist er auf einmal auf der Webseite verschwunden. Und das hat natürlich Herrn Güvercin extrem genervt und fand das sehr unhöflich. Und wir konnten das aber dann klären in diesem Sinne, dass wir die Veranstaltung dann sozusagen mit ihm trotzdem gemacht haben. Und ja, aber das hat einige Empfindlichkeiten und Unmut ausgelöst. Der erste Gast, von dem Peter Kastenmüller, der Direktor des Theater Neumarkts, hier spricht, ist die in der Schweiz bekannte und medial sehr präsente Islamkritikerin Saida Keller-Messali. Per Mail frage ich sie, welche Vorbehalte sie gegen Eren Güvercin hat und warum sie nicht mit ihm bei der Veranstaltung im Theater am Neumarkt diskutieren wollte. Sehr geehrte Frau Lotzu, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Herr Güvercin deckt ein breites islamistisches, türkisch-nationalistisches, rechtsextremes Spektrum ab. Von den faschistischen Grauen Wölfen bis zu den kriminellen Osmanen Germania. Das ist der Grund, weshalb ich nicht mit ihm auftreten wollte. Hier meine Quelle. Die Quelle ist der Blog Vorwärts und nicht vergessen, Islamismus und Gesellschaft. In dem Blog-Eintrag wird Eren Güvercin vorgeworfen, dass er, Zitat, wenig Berührungsängste zu dem Jugendverband der ATIP hat, einem Ableger der Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland, kurz einem Derivat der Grauen Wölfe. Sicher also eine Gruppierung, von der man als guter Demokrat einen gehörigen Abstand halten sollte. Zitat Ende. Eren Güvercin habe bei diesem Jugendverband eine Diskussionsrunde moderiert und sie auch auf einer Reise nach Andalusien begleitet. Sachverhalte, die Güvercin gar nicht leugnet. Ich hatte zum Beispiel einen Auftritt auf einer Veranstaltung des ATIP-Jugendverbands. ATIP ist definitiv ein nationalistisch orientierter türkischer Verband. Aber ATIP hat sich in den 80er Jahren, glaube ich, von den Grauen Wölfen abgespalten, weil sie eben von der inhaltlichen Positionierung Probleme hatten mit den Grauen Wölfen. Trotz dieser Abspaltung ist das ein klar nationalistisch orientierter türkischer Verband. Daran kann man nichts wegkaschieren. Aber diese spezielle Veranstaltung, das Thema dieser Veranstaltung war Radikalisierungsphänomene unter muslimischen Jugendlichen. Da ging es natürlich um Salafismus, aber es ging auch um Nationalismus. Und ich habe diese Podiumsrunde moderiert und auf dem Podium saß ein Polizeikommissar der Polizei Köln. Und wieso soll ich zu dieser Veranstaltung bitteschön nicht gehen, wo wir ein sehr junges, aufgewecktes Publikum hatten aus dem Jugendverband eines nationalistischen orientierten Vereins, Organisation. Und wir reden mit ihnen über Radikalisierungsphänomene, unter anderem auch über Nationalismus. Also es wurde dort kein Kuscheldialog geführt, sondern es wurde auch wirklich problematische Fragen, die auch die ATIP betreffen, mit den Jugendlichen gemeinsam diskutiert im Gespräch mit einem Polizeikommissar der Kölner Polizei. Und was soll jetzt bitteschön daran fragwürdig sein? All diese Einzelheiten, um welches Thema bei dieser Veranstaltung es ging, wer auch noch auf diesem Podium war, wird gar nicht erwähnt. Sondern es wird nur gesagt, Eren Güvercin, der verkappte Islamist, Nationalist, was auch immer, ist bei der ATIP. Aha, wir haben ihn jetzt enttarnt. Was Eren Güvercin auch noch sagt, ist, er hätte in der Gesprächsrunde gerne alle kritischen Fragen ihm gegenüber beantwortet und zu den Vorwürfen Stellung genommen. Ich frage also noch einmal in der Schweiz nach, warum Frau Keller-Messali ihn nicht öffentlich mit ihren Vorbehalten konfrontieren wollte. Sehr geehrte Frau Lozo, zu Ihrer Zusatzfrage. Ich befand, dass es wenig Sinn macht, das Gespräch mit einem Islamisten zu akzeptieren, um ihm vor einem Publikum, das nicht einmal die Bezeichnung Milli Görüş kennt, seine Ideologie und Einbindung in türkische Strukturen vorzuwerfen. Ich entschied mich dafür, nicht mit ihm aufzutreten und ihn mit mir über interreligiösen Dialog und Integration, zwei Steckenpferde der Islamisten in Europa, sprechen zu lassen. Das schien mir adäquater und unmissverständlicher. Diesen Personen, und das merkt man an der Art und Weise, wie sie vorgehen, geht es ja gar nicht darum, wirklich Fragen zu stellen, Antworten sich anzuhören und dann immer noch seine eigene Meinung zu bilden, sondern man wird gar nicht mit diesen Fragen konfrontiert, sondern man ist froh, dass man endlich etwas gefunden hat. Und man nimmt das. Dieses Foto gibt es, er war in dieser Veranstaltung etc. Aber was schreibt er denn sonst seit 18 Jahren in seinen Artikeln? Also ich habe hunderte Seiten von Texten, Radiobeiträgen, die sich kritisch mit islamistischem Gedankengut auseinandersetzen, wofür ich ungemein viele Anfeindungen von salafistischen Akteuren, Muslimbrüder-Akteuren, weil ich die Hamas kritisiere, weil ich den Antisemitismus unter Muslimen kritisiere und beim Namen nenne, werde ich von diesen Leuten angefeindet. Ich kritisiere natürlich auch Islamkritiker und diese Leute kommen dann und kritisieren mich hinter den Kulissen. Offen sagen sie es nie in der Öffentlichkeit, aber hinter den Kulissen versucht man Veranstalter zu kontaktieren. Ich wäre sehr gerne bereit, wenn egal welche Person, wenn sie wirklich anführen könnten, hier diesen Artikel, diese Stelle finde ich sehr problematisch. Dann hätten wir eine Grundlage, worüber wir diskutieren können. Aber indem sie versuchen, gewisse Bilder in den sozialen Medien aus dem Kontext zu reißen und jemanden in eine Nähe zu Faschisten zu setzen, das hat mit seriösem kritischen Diskurs nichts zu tun, sondern das ist eine Kampagne, die ganz andere Ziele verfolgt. Der Zündfunkgenerator heute zum Thema, wie Verleumdungen und Diffamierungen im Netz funktionieren. Das Thema Islam wird dafür gerne genutzt. Neben der Flüchtlingsfrage oder allgemeiner der Migrationsdebatte, dem Feminismus, dem Klimawandel, dem großen Feld Israel und dem nicht so politischen, aber genauso umkämpften Thema Impfen. Ich würde es so zusammenfassen, gerade dort, wo Menschen sehr brutal miteinander streiten, also wo es oft auch unfair zugeht, da erscheint die Verleumdung für manche Menschen ein adäquates Instrument, sagt Ingrid Brodnik, Journalistin und Publizistin, die sich in mehreren Büchern intensiv mit der Lüge im Netz auseinandergesetzt hat. Eine Frage, die sie dabei immer besonders interessiert hat, ist: Warum Menschen Falsches in die Welt setzen, also warum sie jemanden zum Beispiel etwas anlasten, was die Person nicht getan hat. Und dann habe ich einen sehr anerkannten Psychologen namens Delroy Paulhus, der in Kanada forscht, dazu gefragt, wie können das Menschen für sich rechtfertigen, dass man so etwas einfach Falsches erfindet. Und da gibt es einen interessanten Ansatz aus der Psychologie, das ist das In-Group versus Out-Group-Konzept. Das heißt, wir Menschen definieren uns immer über die In-Gruppe oder über In-Gruppen. Ich zum Beispiel komme aus Österreich und wenn ich in Deutschland bin und ich treffe einen anderen Österreicher, dann sind wir die In-Gruppe der Österreicher und Sie Deutschen sind die Out-Gruppe. Das Problem ist, es gibt Phasen, wo es extreme In-Gruppen versus Out-Gruppen-Gefühle gibt. Das heißt zum Beispiel, wenn das Gefühl ist, den Deutschen wird etwas weggenommen, zum Beispiel von Migranten. Und der Psychologe Delroy Paulhus meinte, wenn ich das Gefühl habe, meiner In-Gruppe wird vielleicht etwas weggenommen, die muss um begrenzte Ressourcen kämpfen, dann kann die Lüge plötzlich ein adäquates Instrument sein. Das heißt, dann kann die Lüge plötzlich wie eine Notlüge wirken. Man behauptet etwas über jemanden, man erfindet etwas über einen Flüchtling oder über eine Feministin, weil man findet, das ist für die gute Sache. Und das finde ich interessant. Man kann vielleicht manche Verleumdungen damit erklären, dass Leute gerne dran glauben würden und dass sie finden, es ist gut, dieser Person zu schaden, weil man langfristig damit für das Gute kämpft, sozusagen in deren Welt. In ihrem Buch »Lügen im Netz – Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren« hat Ingrid Brodnik eine Typologie der Irreführungen im Netz erstellt. Und sie beschreibt die Mechanismen von Verleumdung. Sie hat vor allem drei Typen von Verleumdungen gefunden, die ihr im Netz immer wieder begegnet sind. Typ 1 – irreführende Inhalte. Das Wesensmerkmal der Diffamierung ist ja, dass etwas über jemanden behauptet wird, das die Person verächtlich macht. Und bei vielen dieser Behauptungen und Gerüchte, gerade im Internet, merkt man, da wird das Verhalten einer Person genommen und negativ überspitzt. Oder man findet irgendetwas über die Person heraus, was man gerade noch ergoogeln kann, und dann schließt man irgendwas Arges an. Also zum Beispiel bei dem Journalisten Richard Gutjahr, der durch Zufall sowohl beim Attentat in Nizza als auch in München vor Ort war, heißt es, das ist vielleicht gar kein Zufall, sondern der ist vielleicht ein Agent und derartiges. Und dann ergoogelt man, der hat eine Frau, die kommt aus Israel, zack, das muss der Mossad sein. Das heißt, das Muster ist, ich kann ein paar Details über eine Person ergoogeln und dann setze ich einfach noch etwas Krasses drauf auf, habe zwar keinen Beleg, aber es klingt nicht mehr ganz so absurd, weil ein Detail davon stimmt ja gerade noch. Ein zweites großes Phänomen, das Ingrid Brodnik sieht, sind gefälschte Zitate. Einer Person wird eine Aussage in den Mund gelegt, die Menschen auf die Palme bringt, die diese Person aber nie gesagt hat. Häufig sind das dann Zitate, wo jemand angeblich Mitgefühl mit, was weiß ich, schlimmen Straftaten hat, wo jemand sich positiv über islamistischen Terror ausspricht. Also da wird so getan, als ob eine Person etwas ganz Schlimmes gut fände. Das ist ein totales Muster, um die Person verächtlich zu machen. Und das Problem an diesen erfundenen Zitaten ist, das glauben Menschen wirklich. Ich weiß, dass manchmal Richter dann solche Zitate vorgelegt bekommen und beurteilen müssen, ob das noch erlaubt ist. Und manchmal sagen dann Richter, naja, das ist ja so absurd, das kann ja kein Mensch glauben. Nur muss ich sagen, doch, das glauben Menschen. Und jeder Richter, der über solche Fälle entscheiden muss, dem würde ich wirklich empfehlen, einmal 2 Stunden auf Facebook zu verbringen und sich anzuschauen, was Menschen unter solche Behauptungen posten. Die nehmen das für bare Münze. Die dritte Art von Diffamierung, die laut Ingrid Brodnik auch sehr gut funktioniert, sind Bilder. Auch über sie werden Verleumdungen kommuniziert. Das können retuschierte Bilder sein, wo zum Beispiel irgendwas einfach Absurdes hineinretuschiert wurde, weil Bilder viel niederschwelliger sind und wir Menschen leider dazu tendieren, Bilder noch weniger als Schrift zu hinterfragen. Das heißt, ebenfalls ein guter Trick, wenn ich jemanden fertig machen will, ist die Bildebene so zu tun, als würde der neben irgendjemanden stehen, was nicht in Ordnung ist, weil die Bildebene leider sehr unhinterfragt aufgenommen wird. Falsche Zitate und falsche Bilder. Damit hat auch die Feministin Anne Wiezorek immer wieder zu kämpfen. Sie hat im Januar 2013 den Hashtag Aufschrei mitinitiiert und lange vor MeToo Sexismus in der Gesellschaft angeprangert. Letztes Jahr nahm sie im Januar in Berlin beim Women's March teil, einer Bewegung von Frauen, die entstanden ist nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Die Bewegung macht sich stark gegen Diskriminierung und sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Auf dieser Demo postete sie ein Foto von sich, in der Hand ein Pappschild mit der Aufschrift Stay Angry. Seitdem kursiert dieses Foto auf Twitter, aber nicht in der authentischen Version, sondern als Meme mit ständig neuen, diffamierenden Zitaten und Aufschriften, zum Beispiel diesen. Migranten fordern viel mehr Sex. An die verständnisvollen SPD- und Grünen-Frauen. Ab jetzt habt ihr Bereitschaftsdienst. Ein Aufruf zum Sex mit Migranten also, verbreitet unter anderem aus dem Umfeld der AfD. Anne Wiezorek hat versucht, gegen diese Bilder mit den gefälschten Zitaten vorzugehen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war gerade in Kraft getreten, mit dem Ziel, den Hass im Netz in den Griff zu bekommen. Ihre Hoffnung war anfangs groß, dass sie dieses Mal erfolgreicher sein würde, als bei vorherigen Versuchen, juristisch gegen Verleumdungen vorzugehen. Ursprünglich dachte ich, okay, meine Erfahrung ist, wenn es um schriftliche Aussagen und Drohungen und Beleidigungen geht, ist es oft schwieriger, dass es überhaupt geahndet wird, im Gegensatz zu, wenn du so einen Fall hast, wo eben auch so urheberrechtliche Fragen verletzt werden. Und in dem Fall war es ja mein Foto. Und ich dachte, okay, dann ist das hier vielleicht ein bisschen eindeutiger. Da habe ich auch Sachen gemeldet, aber zum Beispiel alles, was da auf Twitter war, wurde mir dann auch zurückgemeldet, dass das darunter nicht fällt, dass es darunter nicht geahndet wird und insofern auch nichts passiert. Was ich aber gemacht habe, ich habe eine Anwältin, die mich da pro bono unterstützt und die dann eben einen Strafantrag dazu gestellt hat, dass das sozusagen einen Auftrag auslöst bei der Polizei. Hier ermittelt mal zu diesem Foto, wo auch ganz klar mit Namen und so weiter die Leute das ja gepostet haben, also wo man jetzt nicht anonymisiert oder so das hätte. Und dass die Polizei dann eben diese Leute ermittelt. Bei ein paar hat das auch geklappt, aber da muss ich auch sagen, das hat auch wirklich mehrere Monate gedauert, bis jetzt fast zu einem Jahr. Und alles, was da irgendwie eine Grundlage gewesen wäre, um die zu belangen, wenigstens für ein Bußgeld oder was auch immer, das wurde alles wieder eingestellt. Auch wenn es nicht immer leicht ist, empfehle ich durchaus die juristische Verteidigung. Ich weiß, dass das nicht bei jedem klappt, dass es sogar extrem frustrierend sein kann, in wie vielen Fällen man nicht durchkommt, weil die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und extrem stark geschützt wird. Aber es gibt schon auch Fälle, wo Falsches behauptet wird und man juristisch etwas bewirkt. Das heißt, einfach ist das nicht, sich juristisch zu wehren. Ich glaube aber, wir brauchen solche Fälle, weil sie eine abschreckende Wirkung haben. Es ist nämlich extrem wichtig, wenn zum Beispiel manche Facebook-Accounts oder manche Blogs immer wieder mit solchen Behauptungen auffallen, dass die irgendwann eine Strafe zahlen. Und derzeit muss man davon ausgehen, dass viele dieser unseriösen Akteure, die wie Gerüchteschleudern agieren und Bösartiges verbreiten, dass die ohne Strafe Strafe durchkommen. Und das ist einfach am Ende ein ganz ein schlechtes Signal. Da wird quasi womöglich sogar belohnt, wenn man so aggressiv vorgeht. Ingrid Brodnik ist viel mit Vertretern von Polizei und Justiz in Kontakt und hat das Gefühl, langsam wächst das Verständnis für das, was sich da alles tummelt an Hass und Verleumdung im Netz. Und sie hofft, dass irgendwann eigene Staatsanwaltschaften für diese Themen geschaffen werden, die sich auskennen mit Phänomenen wie Hass und Verleumdung, aber auch mit anderen Formen der Kriegsführung im Netz. Cause you said you made the load of buy-ups for the coach when it came off the road. You're nitty and you said you knocked out 22, but I knew that wasn't right cause I was watching you. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it even after I'm free. Don't talk about it. With a nail gun, and they all went through you slowly after snorting some. But even in the clear of hindsight, we never touch a real feeling, just the empty discourse. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. Who wants me? Don't talk about it, even after I'm free. Don't talk about it. We never touch the real feeling, just the empty discourse. We never touch the real feeling, just the empty discourse. Antifa beim GEZ-Fernsehen. ARD beschäftigte Linksextremen als AfD-Experten. Was es heißt, einem viralen Angriff ausgesetzt zu sein, das hat vor kurzem auch NDR-Journalist Sebastian Friedrich erlebt. Antifa-Mitglied berichtet als ARD-Reporter für Tagesschau über AfD. Linksextremistische Einstellungen für ARD offensichtlich kein Problem. Titeln am 12. Februar 2019 innerhalb weniger Stunden die Wochenzeitung Deutschlandkurier, der Blog Politically Incorrect, die Anonymous News und das Kompakt-Magazin auf ihren Internetseiten. Auf Anonymous News und Kompakt Online ist es sogar der identische Artikel, der online geht. Alle vier sind bekannt für ihre rechtskonservative bis rechtspopulistische Weltsicht. Der Vorwurf? Sebastian Friedrich sei Antifa-Mitglied und linksextrem. Denn bevor ihn der NDR als Volontär eingestellt hat, habe er als Redakteur für die Zeitschrift Analyse und Kritik gearbeitet. Diese verstehe sich als Teil der interventionistischen Linken. Und die interventionistische Linke wiederum sei laut Verfassungsschutz linksextrem. Das zeige, wie linksversifft die ARD ist und wie die Unterwanderung der GEZ-Medien durch Linksextremisten voranschreite. Also mir ist keine Organisation bekannt, in denen es ein Mitgliedsbuch oder sowas für, in Anführungszeichen, die Antifa geben soll. Also das ist relativ Quatsch, aber so mit diesem Bild von Antifa-Mitglied und Antifa-Mitgliedschaft und einer großen vereinigten Antifa-Organisation operieren die Rechten sehr gerne. Richtig ist, dass ich Redakteur der Zeitung Analyse und Kritik war, die sich in der Vergangenheit auf die interventionistische Linke bezogen hat, beziehungsweise sich als Teil der interventionistischen Linken begriffen hat. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht Teil der Redaktion war. Also in den letzten Jahren ist die AK, die Zeitung Analyse und Kritik, gewissermaßen aus der IL rausgewachsen. Die interventionistische Linke, das hat eine lange Geschichte, war am Anfang eher ein Netzwerk, ein Bündnis und hat sich dann über Jahre hin zu einer festeren Organisationsstruktur entwickelt. Und je fester die Organisation wurde, desto weiter herausgewachsen ist sozusagen die Zeitung Analyse und Kritik. Aber das war alles auch, bevor ich Redakteur dieser Zeitung wurde. Selbst wenn ich Mitglied der interventionistischen Linken wäre, ich würde überhaupt gar kein Problem darin sehen, warum ich nicht dann trotzdem auch über die AfD berichten kann. Die Frage ist ja, ob ich dann in diesem Fall die Fakten klar habe, ob ich sauber journalistisch arbeite und nicht, was ich in meiner Freizeit tue oder in meinem Privatleben tue, wo ich mich politisch engagiere. Also insofern ist dieser Vorwurf insgesamt an den Haaren herbeigezogen. Ich kenne keine Journalistin, keinen Journalisten, der im politischen Bereich nicht auch eine Meinung zu irgendeiner Frage hat. So, und es geht ja dann darum, ob er dann trotzdem oder sie trotzdem in der Lage ist, dann sauber journalistisch zu arbeiten. Also es geht hier um journalistische Standards und nicht um irgendwelche Mitgliedschaften oder irgendwelche politischen Positionen. Das Interessante an dieser ganzen Angelegenheit ist ja auch, dass die Rechten an keiner Stelle inhaltlich begründen, warum es denn jetzt ein Fehler sei, dass ich über irgendetwas berichte. Sie beziehen sich auf irgendwelche angeblichen Mitgliedschaften, aber schreiben an keiner Stelle, wo ich denn jetzt irgendwie unsachgemäß berichtet hätte. Also es geht nie um Inhalte, sondern es geht im Endeffekt immer nur über Kontaktschuld oder über irgendwelche konstruierten Verbindungen, mich zu diskreditieren. Da die Artikel über Sebastian Friedrich alle innerhalb von nur wenigen Stunden online gegangen sind, vermutet er eine gezielte Kampagne. Dass es also Absprachen zwischen den einzelnen Medien gegeben hat, mit dem Ziel, ihn zu diskreditieren. Für mich ist schon deutlich, dass in den letzten Monaten sich der Druck auf kritische Journalistinnen und Journalisten stark erhöht hat. Also auch Kolleginnen und Kollegen von mir berichten mir das, dass sie, wenn sie kritisch über die AfD oder über die neue Rechte berichten, dass sie dann sofort Unterlassungen am Hals haben oder bei Twitter und Facebook massiv bedroht werden. Also insofern hat das schon stark zugenommen in den letzten Monaten. Dass es da einen engeren Austausch zwischen diesen verschiedenen rechten Medien gibt, das erkenne ich auch in den letzten Monaten. Und ich interpretiere das schon im auch Zusammenhang mit dem Druck, der auch auf die AfD und auf die Rechten zugenommen hat. Also seitdem klar ist, dass Teile der AfD ins Visier des Verfassungsschutzes gerückt sind, seitdem nehme ich wahr, dass die AfD auch den Druck auf kritische Journalistinnen und Journalisten erhöht. Also es scheint hier eine Strategie auch vorzuliegen, dass man doch von dem eigenen Problem ablenken möchte und dann den Fokus auf den sogenannten Linksextremismus legen möchte. Viele dieser Gerüchte und Verleumdungen, die wir nun schon gehört haben, wirken nur innerhalb der jeweiligen Community, für die sie gedacht sind. Dass der Journalist Richard Gutjahr ein Agent des Mossad sein soll, wurde vor allem in verschwörungstheoretischen Kreisen verbreitet und geglaubt. Das nennt sich zielgerichtetes, motiviertes Denken. Also es ist ein Begriff in der Psychologie, mit dem man erklären kann, dass Menschen eher auf die Falschmeldungen hineinfallen, die in ihr Weltbild passen. Das ist die eine Gefahr, dass eben in der Blase, für die eine Falschmeldung, für die eine Diffamierung gedacht ist, das gut funktioniert. Die breite Masse erreichen diese Gerüchte aber oft nicht, sagt die Publizistin Ingrid Brodnik, die die Wirkweisen von Lügen im Netz untersucht hat. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Für die Opfer von Diffamierung ändert das aber wenig. Wenn man ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate, mittlerweile im dritten Jahr fast jeden Tag mit solchen E-Mails aufsteht und mit solchen E-Mails abends ins Bett geht, dann macht das was mit einem. Das hält man begrenzt aus, weil man ein paar Wochen oder Monate kann man sagen, ach, Idioten, es arbeitet an einem und das ist nicht schön. Ich wusste dann auch nicht, wie viele Artikel da jetzt noch folgen und was das für Konsequenzen vielleicht haben kann. Und dann kam jede halbe Stunde gefühlt ein neuer Beitrag. Parallel hat sich auf Twitter ein Shitstorm entwickelt. Ja, das hat mich natürlich zunächst schon erstmal beunruhigt auf verschiedenen Ebenen. Zum einen geht es natürlich darum, hat das berufliche Konsequenzen vielleicht für mich? Und zum anderen gibt es auch eine konkrete Gefährdungslage, wenn auf Facebook und auf irgendwelchen Homepages sich Leute darüber austauschen, ob ich denn jetzt auf dem elektrischen Stuhl lieber sitzen sollte oder ob ich gehängt werden sollte oder ob man die eingerosteten Gleise vielleicht mal wieder verwenden könnte. Also es ist ja wirklich dieses permanente Beschmeißen irgendwie mit Dreck und in der Hoffnung, dass halt genug kleben bleibt, um diese Person nachhaltig zu beschädigen. Ne? Also dass sie dann zum Beispiel eben nicht bestimmte Aufträge kriegt oder in irgendwelche Sachen eingeladen wird oder ja, ihr Arbeitgeber irgendwie auch eingeschaltet wird. Also das ist ja eine ganz klassische Strategie auch. Vieles davon wird dann gar nicht mal wieder in die Öffentlichkeit getragen, weil ich kenne das auch selber. Es ist so eine große Unsicherheit, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Verlange ich jetzt irgendwie öffentlich Solidarität? Wenn ja, kriege ich die überhaupt? Das ist enorm schwierig. Und natürlich auch immer die Frage, okay, wie sehr zeige ich jetzt eigentlich, dass mich das belastet, dass mich das vielleicht sogar verletzt, weil das ja sowieso immer das Problem ist, sobald man sich eben mit einer gewissen Verwundbarkeit in der Gesellschaft präsentiert, das ja dann auch wieder oft genommen wird als Anlass, die Person erneut anzugreifen. Diffamierungen belasten nicht nur psychisch. Es kostet schlicht und einfach Zeit, sich dagegen zu wehren. Zeit, die dann fehlt, um die eigene Arbeit zu machen oder um sich zu äußern und an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat Strategie. Gerade die Sache, dass Frauen mundtot gemacht werden sollen über Rufschädigungen, das ist ja auch genauso alt wie das Patriarchat. Also das ist natürlich was, was da auch wieder greift und was dann leider auch mitunter sehr gut funktioniert oder zumindest dazu führt, dass viele Menschen sich erstmal verunsichern lassen und erstmal denken, oh, okay, vielleicht habe ich die irgendwie anders eingeschätzt. Das darf man auch nicht vergessen, das ist auch immer so ein deutliches Signal. Wenn wir angegriffen werden, ist das auch immer das Signal für andere, die sich vielleicht auch gerne engagieren möchten, so, das zeigt dir dann auch so, ja, dann bist du die Nächste, dann bist du als Nächstes dran. Also das ist schon auch bewusst nicht nur auf die einzelne Person fokussiert, sondern auch natürlich immer so ein Mittel, um zu zeigen, und übrigens euch allen anderen wird es dann auch so ergehen. Und das ist halt schon sehr mächtig und das ist natürlich bewusstes Ausspielen von der Angst auch. Was machen wir nun mit all dem? Wie kommen wir da wieder raus? Denn das Beängstigende ist, die Mechanismen von Diffamierung und Verleumdung breiten sich im gesamten öffentlichen Diskurs aus. Dieser Netzwerkeffekt, den ich vorher gezeigt habe, der in alle Richtungen ausstrahlt, der sorgt für diese Echo Chambers, sodass es eben nicht nur beim Dialog bleibt, sondern es formt sich eine Spirale. Die Kommunikationswissenschaftlerin Nölle Neumann hat ja damals diese Schweigespirale ausgeschrieben. Damals gab es noch gar kein Internet, wonach immer die Schwachen und die Stummen immer mehr verstummen, weil sie sich ohnmächtig fühlen gegenüber den Lauten. Aber es gibt auch ein Gegenteil von der Schweigespirale. Ich nenne das die Schreispirale. Und in dieser Welt setzt sich derjenige durch, der am lautesten schreit und die absurdeste Theorie präsentieren kann. Der wird mit Klicks und mit Likes und mit Aufmerksamkeit belohnt. So was kommt dabei heraus, wenn die Eltern keine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Öko Pippi sagt den Mächtigen den Kampf an. Und so ist die schwedische Neuntklässlerin zu einer Baby-Jeanne d'Arc im Einsatz gegen den Klimawandel geworden. Ist Greta Thunberg eine moderne Prophetin? Auf diesen Missbrauch der Minderjährigen haben sich die Grünen, wie alle Ideologen, seit jeher verstanden, ihm bis heute nicht abgeschworen. Für die einen ist Greta Thunberg eine Heilsbringerin, die nichts Geringeres als die Welt retten soll. Für die anderen eine verhaltensgestörte Baby-Jeanne d'Arc mit BDM-Frisur, die sich von Aktivisten, NGOs und Unternehmen vor den Karren spannen lasse. Totale Überhöhung oder brutaler Hass? Dazwischen ist wenig möglich. Die aufgeheizte Debatte um Greta Thunberg ist kein Einzelfall. Stichwort Uploadfilter. Der CDU-Politiker Axel Voss, der die EU-Urheberrechtsreform federführend ausgearbeitet hat, ist nicht nur selbst zum Meme geworden, sondern wird seit einem Jahr beschimpft und bedroht. Die Greta-Debatte und die Upload-Debatte zeigen vielmehr exemplarisch, wie heute in Zeiten der großen Gereiztheit zwischen den verschiedenen Lagern um die Meinungsmacht im Netz gekämpft wird. Vor lauter Geschrei wird aber eben oft nicht mehr genau hingeschaut. Besser vorsorglich erstmal draufhauen, als womöglich eine Gelegenheit zum Schreien verpassen. Nach diesem Social-Media-Prinzip reagieren auch immer häufiger klassische Medien. Das hat während der Greta Thunberg-Debatte auch Jan-Philipp Hein erlebt. Vor 2 Jahren hat er den Blog Salonkolumnisten ins Leben gerufen. Naja, wir haben das erstmal so ein bisschen auch als hygienische Maßnahme für uns selbst betrieben. Also viele derer, die mit mir damals das Ding gestartet haben, kommen aus einem Milieu, das zwar nicht links ist, aber mit sehr viel Erschrecken festgestellt hat, ab 2013, 14, mit welcher Geschwindigkeit sich unsere ehemaligen Freunde verabschiedet haben und wirklich hart an den rechten Rand und sogar noch drüber hinausgegangen sind. Und wir wollten einfach für uns selbst auch nochmal die Vergewisserung haben, nee, das geht auch anders. Und man kann an vielen, vielen Dingen Kritik üben. Es kann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein, es kann das Thema Klimawandel sein, es kann oder die Verarbeitung dieses Themas. Es können alle möglichen Themen sein, die den ganz Rechten sehr am Herzen liegen, dass man die eben auch auf eine ganz andere Art und Weise kritisieren kann. Und zwar so, dass man dem Gegner eben nicht die Existenzberichtigung abspricht, dass man ihn nicht permanent unter der Gürtellinie attackiert, sondern dass man eben anerkennt, wir sind hier alle in einem Raum, in dem wir unsere Interessen miteinander aushandeln müssen. Auch im Blog der Salon-Kolumnisten erschien ein Artikel zu Greta Thunberg, geschrieben von einem Dr. Deutsch, der anonym bleiben will und deshalb keine Interviews gibt. Darin kritisiert Dr. Deutsch, dass sich bisher niemand genauer mit dem auseinandergesetzt hat, was Greta Thunberg eigentlich sagt, was sie fordert und was für Konsequenzen das dann haben würde. Nämlich, das legt der Text nahe, eine Art Ökodiktatur. Ein zweiter Strang des Textes kritisiert vor allem den Umgang von Organisationen und Medien mit Greta, die sie für ihre Zwecke und für mehr Klicks und Interaktionen benutzen würden. Das sei, Zitat, Kindesmissbrauch. Ich kann mich erinnern, das war ein Sonntagnachmittag. Ich hatte wenig zu tun, saß auf dem Sofa, habe diesen Text zusammengebaut. Also nicht geschrieben, aber ich habe den Text auf die Seite gestellt, ein Foto rausgesucht, ihn dann online gestellt, auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt. Und gegen Abend gab es einen Tweet des Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, der diesen Text offensichtlich komplett falsch verstanden hatte. Er glaubte, dass unser Autor jemand wäre, der Alice Weidel toll findet und der uns meinte, auch raunend unterstellen zu müssen, hier seien antisemitische Versatzstücke eingebaut. Das fanden wir alles sehr, sehr abenteuerlich und da fuhr dann auch relativ zügig ein gediegener Shitstorm hoch und dann waren wir mit einmal Gegenstand aller Auseinandersetzung, die wir eigentlich auch nur von außen betrachten wollten. Der Taz, Z, dem Jugendportal des Zeitverlags und anderen diente der Text als Beispiel für die rechtspopulistische Hetze, die sich online über Greta Thunberg ergießt. Und schwupps diente der Text wiederum denjenigen als Beleg dafür, dass alles, was dem vermeintlich linken Meinungsmainstream widerspreche, nicht mehr gesagt werden dürfe. Jan-Philipp Hein hat in einem eigenen Artikel zwar versucht, die Intention des Textes zu erklären. Aber das Schlimme ist, sie verändern ja eigentlich gar nicht mehr viel in den öffentlichen Debatten. Ja, wir hören ja nur noch denen zu, denen wir zuhören wollen. Wir hören denen zu, von denen wir eben auch Bestätigung erwarten. Und wenn ich dann komme mit einem Text, dessen Intention am Anfang gleich klar ist, dann kriege ich den Zuspruch von denen, die schon im ersten Anlauf wussten, was wir meinen, und die Ablehnung von denen, die auch schon im ersten Anlauf der Meinung waren, dass wir verantwortungslose Spinner sind. Ich persönlich glaube zumindest, dass das Internet nicht die Ursache, sondern ein Katalysator ist. Also wenn es nicht ohnehin schon Streitthemen oder eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung gäbe, glaube ich, würden gewisse Gerüchte oder Diffamierungen überhaupt nicht funktionieren. Es gibt Themen, die lösen Wut aus. Und wir können beobachten, dass sich diese Wut dann sehr gut auf sozialen Medien verbreitet. Leichter als in einer analogen Zeit, wo ich nicht so rasch meine Freunde auch ebenfalls in Rage versetzen konnte. Und tatsächlich, glaube ich, sollte man die Frage stellen, inwiefern sind soziale Medien nicht als Schutzinstrument für die Demokratie gebaut, sondern für ökonomische Interessen und oft überhaupt kein guter Schutz vor einer zu unzivilisierten Debatte. Ich gebe ein Beispiel. Wir wissen, dass Wut schon immer Menschen aktivierte. Das heißt, die Politologie hat schon lange beobachtet, dass wenn Menschen wütend sind, wenn Wähler wütend sind, dann gehen sie eher wählen, dann setzen sie sich eher in einem Wahlkampf ein. Es gibt auch viele Auswertungen, die zeigen, dass Wut ein Erfolgsfaktor im Netz ist. Und das ist natürlich gewissermaßen ein Problem, wenn sich Wut so stark rentiert. Und dann kommt die zweite Ebene hinzu, die Technik. Das Problem ist ja, dass viele Seiten mittlerweile von Algorithmen sortiert werden, zum Beispiel Facebook. Da entscheidet eine Software, ein Algorithmus, was ich sehe und was nicht. Und die Gefahr ist, dass diese Algorithmen ungünstig programmiert worden sind. Das heißt, dass sie auf Signale wie die Anzahl der Likes, die Anzahl der Kommentare besonders einsteigen und belohnen, wenn ein Posting viele Likes und viele Kommentare bekommt. Also dass zum Beispiel ein wütend machendes Gerücht zuerst Menschen zum Klicken und zum Liken und zum Kommentieren bekommt und dann ist die Software gerade so eingestellt, dass sie sagt, ach, das haben jetzt 2000 Leute kommentiert, das muss wichtig sein, das zeigen wir noch mehr Menschen an. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, dass es in irgendeiner Form eine Impressumspflicht für jeden einzelnen Social-Media-Account geben muss. Es muss klar sein, wer Absender einer Information ist, wer für sie haftbar gemacht werden kann. Aber machen Sie das mal. Wenn ich mich damit jetzt draußen auf die Straße stelle, dann habe ich sofort eine Demonstration von Aktivisten, die mir dann sagen, ich würde gerade die Freiheit des Internets beschädigen wollen. Da hätten wir dann gleich wieder den nächsten komplett zugespitzten Diskurs. Ich finde gerade diese ganze Debatte um das Thema Upload-Filter ist dann auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Ja? Niemand macht es mehr in seiner Kritik unter, die Welt geht unter. Ja? Und jetzt versündigen sich diejenigen, die dieses Konzept Upload-Filter verfolgen, ob ich davon viel halte oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle. Ja? Aber die Kritiker sagen auch wieder sofort, das beschädigt unsere Demokratie und das kriegen wir nie wieder zurückgeholt. Geht es nicht alles mal eine Nummer kleiner? Also meine Hoffnung ist ja generell, dass wir gerade auf einem ganz schlimmen Peak auf so einer Sinuskurve sind und irgendwann wir auch alle intuitiv miteinander lernen, wie wir mit den neuen Mediengegebenheiten umgehen müssen. Also vielleicht lässt die Lust am kollektiven Shitstorm irgendwann auch bei uns insgesamt nach und dass wir irgendwann eben begreifen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten diese Medien funktionieren und wir irgendwann auch wieder anfangen, nicht nur über das Medium an sich, sondern auch wieder über die Inhalte, die wir da eigentlich transportieren wollen, zu sprechen. Man braucht diese Reibung. Ohne diese Reibung wird man keine Veränderung erzielen. Und ich suche lieber den kritischen Diskurs, gerade mit den jungen Leuten, um die es geht, bei denen wir ja in der dritten, vierten Generation eine Veränderung hervorrufen wollen. Hier anzukommen und zu sagen, ja, ich bin ein deutscher Muslim, weil ansonsten haben die Nationalisten, die türkischen Nationalisten, die Muslimbrüder, die Salafisten einen sehr easy Job. Und wir sollten nicht irgendwie in diese Falle tappen und die Arbeit dieser ideologischen Akteure einfach machen. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die AfD, die auch allergische Reaktionen bekommt, wenn ich Eren Gürcü mit diesem seltsamen Namen sagt, ich bin deutscher Muslim. Die rasten auch aus. Solange diese beiden identitären Lager mich unangenehm finden, habe ich halbwegs das Gefühl, dass ich nicht so ganz falsch liege. Ich bin ein großer Freund von Aufklärung und von Korrekturen, weil die doch eine Chance haben, in einem breiten Teil der Bevölkerung anzukommen. Was die Aufklärung oft nicht kann, ist komplett überzeugte Lager umstimmen. Jemand tickt nicht anders, weil er jetzt die richtige Information kennt. Nur für die breite Masse ist die Korrektur schon wichtig, weil die meisten Menschen, die haben nicht so eine vorgefertigte Meinung. Und wenn ich nicht so eine vorgefertigte Meinung habe und dann sehe ich die Richtigstellung, dann ist das schon hilfreich. Der Anspruch kann nicht sein, dass wir immer die Menschen vom Gegenteil überzeugen, die etwas zu 100% glauben wollen. Der Anspruch sollte zumindest sein, die Mitte noch zu erreichen, also jene Bürger, die sich einfach eine Meinung bilden wollen. Das war Können wir noch miteinander reden? Wie Diffamierungen und Verleumdungen im Netz funktionieren. Sendung von Caroline von Lozo. Es sprachen Benedikt Schregle, Katja Schild und die Autorin. Ton und Technik Adele Kurzil. Produktion Rainer Schaller. Redaktion Thomas Kretschmer. Miteinander reden.